Alexander Budde aus Stockholm über den, wie manche es inzwischen schon nennen, Cyberkrieg, dem sich Estland momentan ausgesetzt sieht. Bei mir im Studio ist jetzt der Internetexperte und Buchautor André Spiegel. Schönen guten Tag, Herr Spiegel. Guten Tag. Die Internetseite der zweitgrößten estnischen Bank lahmlegen, auch die Seiten verschiedener Behörden in Estland offenbar lahmlegen. Wie kann man sowas von außen machen? Womit die Estländer es hier zu tun haben, ist eine sogenannte Denial of Service Attack. Und das bedeutet, dass unbekannte Rechner aus dem Internet diese Websites mit Anfragen bombardieren, die zunächst einmal aussehen wie legale Anfragen, normale Anfragen. Das sind aber so viele, dass der Rechner unter der Überlast zusammenbricht. Das bedeutet aber doch auch, dass man sehr, sehr viele Menschen braucht, die mit sehr, sehr vielen Computern das gleichzeitig tun, oder? Das braucht man keineswegs. Der harmloseste Fall ist noch der, wenn einfach irgendein einzelner Rechner im Internet anfängt, einfach sozusagen Amok zu laufen und Anfragen zu schicken ohne Ende. Wenn man das klüger, gerissener angeht, dann kann man versuchen, Rechner im Internet zu kapern, sie sozusagen fernzusteuern und für die eigenen Zwecke einzusetzen, sodass es vorkommen kann, dass Tausende bis Zehntausende von Rechnern eine solche Denial-of-Service-Attack durchführen. Man spricht dann von einer Distributed Denial-of-Service-Attack, einem verteilten Angriff. Nun sagen einige auch offizielle Stellen in Tallinn, der Hauptstadt von Estland, sie hätten deutliche Hinweise darauf, dass diese Attacken ihren Ursprung in Russland hätten, in Moskau. Einige gehen sogar so weit zu sagen, sie sehen da Verbindungen zum Kreml. Warum ist es, und die EU, muss man dazu sagen, und die NATO beschäftigen sich jetzt damit, warum ist es so schwierig, genau zu sagen, wo diese Attacken herkommen? Ja, man muss dazu sagen, man kann im Internet manches nachverfolgen, man kann aber auch manche falsche Fährten legen. Das heißt also, wenn dieser Datenstrom von einer bestimmten Stelle zu kommen scheint, wenn er gar aus dem Kreml zu kommen scheint, dann muss das nicht so sein. Das kann auch gefälscht sein. Das heißt also, da gibt es das übliche Verwirrspiel von scheinbar eindeutigen Spuren und dann wieder eindeutiger Irreführung derjenigen, die da ermitteln. Das heißt, selbst so mächtige Institutionen mit ja auch teilweise großen technischen Möglichkeiten wie die NATO, wie die EU, wie Regierungsbehörden, wo auch immer, können eventuell nicht mit letzter Sicherheit sehen, wo die Attacken herkommen. Das würde ich annehmen, denn wenn die Angreifer ihrerseits ihr Handwerk gelernt haben, dann werden die sehr wohl in der Lage sein, eben die Ermittler da an der Nase herumzuführen. Das eine ist es rauszufinden, wer es von wo tut. Das andere ist natürlich es zu verhindern, wenn wir jetzt, und das ist ja so, wenn wir über Regierungsbehörden und deren Websites reden, deren Computernetzwerke, über große Firmen, über Banken, sind die nicht in der Lage, sich gegen sowas zu schützen? Es ist grundsätzlich so, dass die offene Natur des Internets eben bedeutet, dass man generell gegenüber dem Internet auch verwundbar ist. Also da ist eine Regierung in nichts sozusagen privilegiert gegenüber einem kleinen Webseitenbesitzer. Auf der anderen Seite ist es so, dass es durchaus Gegenmaßnahmen gibt. Also man kann versuchen zu erkennen, woher dieser schädliche Datenverkehr kommt und dann versuchen, diese speziellen Angreifer auszusperren, sie zu blockieren. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt würde darin bestehen, dass man versucht zu verhindern, dass überhaupt große Mengen von PCs im Internet gekapert werden können und in den Dienst solcher Angriffe gestellt werden. Nun ist dies, egal wer im Detail dahinter steckt, ganz offenbar ein Konflikt zwischen Staaten. Das liegt ja auf der Hand. Es gibt im Moment sehr schlechte Stimmung zwischen Estland und Russland wegen des russischen Ehrenmals, das die Esten in Tallinn versetzt haben. Und das ist ja das Neue, dass kleine Jungs aus Peru Viren in die Welt setzen. Ist sehr ärgerlich, haben wir oft erlebt. Jetzt ist es ein Konflikt zwischen Staaten. Ist es tatsächlich so, dass in Zukunft Ihrer Meinung nach Konflikte zwischen Staaten im Internet ausgetragen werden könnten? Ich glaube, dass das Internet eine Rolle spielen wird bei Konflikten zwischen Staaten. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das Internet sozusagen die herkömmliche Auseinandersetzung auch mit Waffengewalt ersetzen wird. Das wird eine Rolle spielen, aber es ist nicht so, dass ein Staat den anderen rein auf dem Datenweg ausschalten kann. Das wird nicht so sein. Nun gibt es eigentlich eine Aussage eines chinesischen Generals immerhin, also nicht irgendjemand, der öffentlich gesagt hat, er hat den nicht angedroht, das muss man schon zugeben, aber falls es mal einen Krieg zwischen den USA und China geben könnte, dann, so geht er, ein General, davon aus, dann werde China die amerikanische Infrastruktur zerstören, aber nicht mit Bomben, sondern mit Hilfe von Computerhackern. Halten Sie sowas für übertrieben? Nein, das ist einfach ein bisschen Propaganda, das ist ein bisschen Säbelrasseln, was da passiert. Es ist sicherlich so, dass die Militärs sich Gedanken darüber machen müssen, wie diese neue Dimension von Konflikten aussieht. Aber wie ich schon gesagt habe, ich denke nicht, dass der Datenkrieg den konventionellen Krieg komplett ablösen kann. Das wird nicht passieren. Aber machen nicht doch Staaten, es ist ja erstaunlich, jetzt geht es um Estland. Und Estland ist sehr weit vorne, was auch das sogenannte Online-Voting angeht, was also die Möglichkeit angeht, das haben die auch schon gemacht in Estland, wirklich Regierungen, Staatspräsidenten im Internet zu wählen. Das ist zunächst mal schön, viele begrüßen das. Aber alle haben sowieso Angst davon, dass der nächste Präsident dann vom besten Computer Computerexperten gewählt wird und nicht mehr vom Volk. Machen Sie nicht gerade Staaten, die eigentlich sehr dieses Mittelinternet begrüßen, auch sehr angreifbar? Das stimmt. Man muss sich dabei wirklich schon überlegen, was man tut. All diese Entwicklungen sind sehr, sehr neue Entwicklungen. Und wenn wir einfach über Zeiträume von 10 Jahren, 20 Jahren reden, reicht diese Zeit nicht aus, um genügend Erfahrung zu sammeln, was man dabei wirklich alles bedenken muss. Und deswegen wird es da auch Pannen geben, wird es radikale Pannen geben bei solchen Dingen. Und deswegen ist gerade bei Abstimmung über das Internet große Vorsicht geboten. Der Papierzettel mit dem Bleistift ist da oft der modernsten Technologie noch weit überlegen. Wir hören ja viel über die Gefahren aus dem Internet, auch wenn es zum Beispiel um islamistische Terrorgruppen geht. Wir hören viel von unserem Bundesinnenminister, der gerne seine Online-Durchsuchungen hätte. Sind eigentlich im Moment zumindest die großen westlichen Staaten ausreichend vorbereitet auf Attacken aus dem Internet, von welchen Gruppen auch immer? Oder wird das nicht in Wirklichkeit doch noch oft unterschätzt? Man weiß nicht, was hinter verschlossenen Türen gedacht wird und durchgespielt wird und geplant wird. Da ist natürlich Verschwörungstheorien und Gegenverschwörungstheorien Tür und Tor geöffnet. Ich denke und ich hoffe, dass die richtigen Leute sich die richtigen Gedanken machen an der Stelle. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist so, dass wir durch das Internet als Weltgesellschaft nicht katastrophal verwundbar werden oder so. Es ist nicht, dass da eine Zeitbombe ticken würde, die irgendwann losgehen wird. Nur man muss aufpassen und sich Gedanken machen, wie überall in der Gesellschaft. Letzten Endes sind das ja Leitungen im Internet, auch die Chinesen, dieser General, Sie haben ja schon gesagt, das halten Sie nur für nackte Propaganda, aber dennoch diese Vorstellung, ein ganzes Land, ein Land wie die USA oder ein so doch sowohl von den Einwohnern als auch von der Fläche kleines Land wie Estland komplett schlichtweg abzuschneiden vom Internet, ist das eigentlich technisch denkbar? Da würde man schon sehr, sehr große Geschütze auffahren müssen. Und zwar einfach deshalb, weil das Internet ja eben kein staatlich kontrolliertes oder auch von einzelnen wirtschaftlichen Organisationen kontrolliertes Medium ist, sondern ein, wenn man so will, selbstorganisierender Organismus. Und weil da eben keine zentrale Kontrolle drüber besteht, ist es auch nicht so, dass man einfach irgendjemandem da die Gurgel abdrehen kann. Man kann jemandem ordentlich zu schaffen machen, das mit Sicherheit. Aber gleichzeitig ist das Schöne am Internet, dass es eben auch seine eigenen Wege um solche Probleme herum findet. So ist es entworfen worden. Ordentlich zu schaffen, machen Attacken aus dem Internet, woher auch immer sie kommen mögen, gerade dem Staate Estland. Aber so gefährlich, wie manche sagen, ist es vielleicht doch nicht das Internet. Wir haben darüber mit André Spiegel geredet, Internet-Experte, Buchautor und jemand, der zu viel Angst vorm Netz, glaube ich, darf man sagen, auch wieder nicht hat. Danke, dass Sie bei uns waren.